Storm. Deine Liebe erhält. Lass es uns nochmal singen. Du erfüllst mich. Oh, erfüllst mich. Du erfüllst mich. Heiliger Geist. Du erfüllst mich. Du erfüllst mich. Du erfüllst mich. Du erfüllst mich. Du erfüllst mich. Oh. Oh ja, der Himmel ist offen. Und seine Fülle erfüllt uns. Weil da ist freier Durchfluss. Da ist freier Durchfluss durch Jesus zwischen Himmel und Erde. Freier Durchfluss zwischen den Räumen der Herrlichkeit und dir. Freier Durchfluss. Freier Durchfluss. Freier Durchfluss. Oh, woraus heraus willst du leben? Aus deinem natürlichen Verständnis? Aus deinen natürlichen Ideen? Oder wirklich aus den Räumen der Herrlichkeit heraus? Komm, wenn du wirklich aus den Räumen der Herrlichkeit heraus leben möchtest und nicht in diesem Natürlichen bleiben möchtest, dann streck dich einfach nochmal aus mit ganzem Herzen. Halleluja! Lass uns im Geist singen. Oh, lass uns wirklich verbinden mit den himmlischen Herrlichkeitsräumen heute Abend. Auch du über Livestream. Lass uns im Geist singen. Come on. Oh, die himmlischen Räume anzapfst, nicht aus dem Bereich des natürlichen Lebens, sondern aus dem Bereich des Übernatürlichen. Siehst, lass los das, was du fühlst und geh in diesen Raum des Geistes. Was ist der Raum der Herrlichkeit? Ist der Raum des Geistes. Es ist nicht der Raum der Seele, es ist nicht der Raum des Natürlichen, sondern es ist der Raum des Geistes. Oh, geh hinein in diese Dimensionen. Oh, die Dimensionen hinter den Dimensionen. Die Räume der Herrlichkeit über allen anderen Räumen. Oh, Halleluja. Oh, come on, let's go up. Oh, Rabasi, come on, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Shakaranda karamando korabasandara. Halleluja. Weißt du, da ist ein Raum in seiner Herrlichkeit. Jesaja 11, Vers 2 spricht davon, da ist ein Raum in seiner Herrlichkeit mit übernatürlichem Rat. Da ist der Geist des Rates. Das heißt, da ist der Geist der Offenbarung über Wege, die wir gehen sollen. Da ist der Geist der Offenbarung in Bezug auf übernatürliche Herrlichkeitswege, wo wirklich der Rat Gottes in dein Leben kommt. Vielleicht bist du in einer Situation, da gibt es vielleicht gar keinen menschlichen Rat mehr. Oder du bist in einer schwierigen Situation und du hast vielleicht menschlichen Rat eingeholt. Und du hast dir die menschlichen Umstände angeschaut. Du hast die Umstände betrachtet, einfach nach der natürlichen Betrachtungsweise. Und du hast es gewendet und gewälzt und hier und rum und nun. Und du hast dir vielleicht eine Meinung sogar gebildet oder Leute haben dir ihre Meinungen gesagt zu dieser Situation. Aber ich habe so diesen Eindruck, ich hatte so dieses klare Wort heute Abend, dass Gott zu einigen hier sagt, hol dir noch eine Zweitmeinung. Und diese Zweitmeinung, die holst du dir nicht auf der Erde, diese Zweitmeinung holst du dir nicht einfach wieder bei einem Arzt oder bei einem Banker oder bei irgendwas, sondern diese Zweitmeinung holst du dir im Himmel. Die holst du dir, indem du dich mit dem Raum der Herrlichkeit verbindest, mit dem Geist des Rates, mit dem Raum des Rates in der Herrlichkeit verbindest. Weil ich glaube, da ist noch für einige hier, auch über Livestream, da ist für einige wirklich eine himmlische Zweitmeinung vorbereitet. Halleluja. Wo du plötzlich Dinge siehst, wo du plötzlich Dinge erkennst, wo du im Raum des Rates plötzlich Herrlichkeitswege siehst. Herrlichkeitswege. Der Geist des Rates führt dich immer auf Herrlichkeitswege. Wie von euch wollen diesen Raum des Rates anzapfen heute Abend? Wie von euch sagen, jawohl, ich möchte nicht aus den natürlichen Beurteilungen heraus leben, sondern ich möchte aus den übernatürlichen Herrlichkeitswegen leben. Ich möchte nicht aus meiner menschlichen Beurteilung leben. Ich möchte ja nicht einfach nur aus menschlichem Rat leben, sondern ich möchte die Meinung des Himmels. Ich möchte den Rat des Himmels. Halleluja, ich möchte den Rat, der geboren ist, auf einer höheren Ebene als dieser menschlichen Ebene. Und da verbindest du dich mit diesem Raum des himmlischen Rates und du empfängst Impulse für himmlische Weisheit, Impulse für himmlische Wege und himmlische Lösungen. Oh Vater, wir verbinden uns mit diesen Herrlichkeitswegen heute Abend, Herr. Wir verbinden uns mit diesem Herrlichkeitsraum heute Abend, Herr. Danke, Vater, dass in diesem Raum der Geist des Rates uns rät in Bezug auf unsere Situationen, uns rät in Bezug auf unsere Umstände, Herr. Uns rät nicht nach menschlicher Beurteilung, sondern nach himmlischer Weisheit, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, auch jeder Einzelne über Livestream, geh da mit rein. Da ist dieser Geist des Rates, der heute Abend, der möchte dich von einer anderen Ebene her führen und leiten. Er möchte dir Impulse geben von einer anderen Ebene. Sag einfach, ich empfange es in Jesu Namen. Oh, ich empfange es von oben. Ich trete raus aus meinen natürlichen Beurteilungen. Ich trete raus aus meinen natürlichen Ängsten. Ich trete raus aus meiner menschlichen Weisheit. Oh, und ich verbinde mich mit dem Raum des Rates und dem Raum der Offenbarung und dem Raum der Weisheit Gottes. Und da kommt es. Und da kommt es. Und da ist diese Substanz. Da ist diese Substanz. Und plötzlich kannst du einen Weg säen, wo du vielleicht vorher keinen gesehen hast. Und plötzlich hast du einen Impuls und du weißt, ja genau, so geht es weiter. Plötzlich siehst du die Situation mit anderen Augen. Du siehst es plötzlich von oben. Du siehst es aus himmlischer Perspektive. Du siehst es nicht mehr aus dieser menschlichen Perspektive, sondern du siehst aus himmlischer Perspektive. Du siehst es aus höherer Perspektive, Herr. Halleluja. Oh, Jesus. Preisen dich, Herr. Preisen dich, Herr. Hallelujah. Oh, yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ja. Ja, der Raum des himmlischen Rates ist geöffnet, auch für die, die über Livestream zuschauen. Und vielleicht gibt Gott dir auch himmlischen Rat für jemand anders, der vielleicht gerade jetzt eine Bestätigung nochmal von außen braucht. Vielleicht gibt er dir gerade jetzt ein Wort der Erkenntnis für eine Situation, in der vielleicht gerade jetzt jemand, der hier ist oder der über Livestream zuschaut, drinsteckt. Und Gott gibt dir sein Wort dazu. Was sagt Gott für diese Situation? Was empfindest du, dass Gott zu dieser Person sagt? Halleluja. Was fließt aus dem Raum des Rates für diese Person, die vielleicht gerade jetzt in dieser oder jener Situation steckt? Wenn du da einen Eindruck hast, Gott dir etwas zeigt für jemand, live hier vor Ort oder über Livestream, dann komm einfach nach vorne, gib es einfach weiter, gib einfach das Wort der Erkenntnis weiter, worum es sich handelt, um welche Situation es sich handelt, und dann gib Gott, und dann gib weiter, was Gott sagt in Bezug auf diese Situation. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Und zwar, du hast ein Problem, mit dem du nicht klarkommst. Du versuchst es selber zu lösen. Und Jesus sagt aber zu dir: Ich habe alles vollbracht, ich habe dich erlöst, ich habe dich errettet. Glaubst du vielleicht, ich lasse dich jetzt da hängen? Nein, auch dafür habe ich eine Lösung. Schau auf mich, vertraue mir, nicht auf deinen Verstand. Die Antwort, die kommt zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt. Amen. Halleluja. Wenn noch jemand ein Wort hat, komm einmal zum Mikrofon. Ich glaube, das könnte auch für mehrere sein, dass du auf eine Gebetserhörung wartest. Und du hast auch schon von anderen dafür beten lassen und du wartest ganz, ganz dringend. Und ich sah so einen Kochtopf wie so einen Brei. Und dann war man quasi bei Jesus auf dem Arm und ich habe immer gehört, der Kochtopf muss überkochen. Der Kochtopf muss überkochen. Das ist ja Gottes Timing. Aber gleichzeitig war man ruhig, wenn man den Kochtopf angesehen hat, weil man bei Jesus auf dem Arm war. Und dann habe ich gesehen, wie der Brei einfach übergekocht ist. Übergekocht. Und dann habe ich ganz viele kleine, so Töpfe gesehen von oben, wo der Brei auch übergekocht ist. Und ich habe so empfunden, dass das, was so dein dringendes Gebetsanliegen ist, und dass Gott dir das auf jeden Fall erfüllen wird und dass das dann gleichzeitig, dass du das gebrauchen kannst, um wiederum andere zu ermutigen. Das ist wie so ein Kettenreaktion ist, genau. Amen. Wer hat noch? Poli? Ich habe so den Eindruck, dass ich auch diese Traum jetzt teilen soll, und das habe ich heute Nacht empfangen. Es war halt so, ich glaube, es geht um Versorgung. Und ich war im Traum, ich habe gesehen, ich war im Haus Gottes und war halt so, das Wort Gottes wurde geteilt. Aber dann habe ich plötzlich gesehen, dass so viel Goldbars, das Goldbars, ja, diese Währung, also das war halt so überall in die Gemeinde verteilt. Und dann habe ich gesehen, dass jeder einfach so mitnehmen konnte, so viel wie er braucht, so viel wie er möchte. Und das wurde nicht erschöpft. Also das Gold war ziemlich zu viel. Und jeder durfte einfach so nehmen. Also wenn du da wahrscheinlich jetzt Angst hast oder sowas um Versorgung, Gott sagt, er ist Gott, der alles vorbereitet hat, also der uns versorgt, der ist unser Versorger. Und alles ist schon da, alles schon da. Wir müssen einfach so im Glauben, im Vertrauen das nehmen, weil alles schon da ist. Halleluja. Wollte ich mich teilen. Yes, Amen. Ich habe auch einen Eindruck gehabt, einfach, dass in der Zeit, wo wir drin sind, das ist ja Purim, und das ist so, das ist vice versa, also was der Feind eigentlich vernichten will oder einfach was Mangel ist, eigentlich im Geist ist schon vollbracht und wir müssen auf ihm schauen, sodass wir einfach nicht uns von Angst beraten lassen, sondern wirklich auf ihm schauen und im Glauben empfangen. Und der Feind ist derjenige, der letztendlich auf diese Galgen kommt, nicht wir. Wir sind erlöst. Amen, Amen. Halleluja. Der Feind hängt am Galgen. Weißt du, Amen. Andreas, ich glaube, ich hatte was für dich. Und zwar hatte ich einfach die Worte, bleib dran. Bleib dran und der Durchbruch wird kommen. Ja, stell dich auf das, was Gott dir schon gesagt hat oder auf Gottes Wort. Sieht vielleicht im Moment so aus, als tut sich nichts in einem Bereich, aber der Durchbruch wird kommen. Also ich hatte so den Eindruck, vielleicht gesundheitlich und finanziell irgendwie, aber bleib einfach, bleib dran. Der Herr ist treu. Er macht's. Amen. Und ich habe jetzt den Eindruck, hier am Livestream ist eine Person, die auch irgendwie feststeckt und mit dem Flugzeug nach Hause fliegen möchte, steh morgen um 6 nach Ortszeit auf und da ist ein Zeitfenster, wo du buchen kannst. Okay. Amen. Wow. Schreib uns eine E-Mail. Das wollen wir wissen. Halleluja. Ich hatte noch einen Eindruck, und zwar hast du irgendwie eine ziemlich einschüchternde Diagnose bekommen oder es war Einschüchterung da von einem Arzt und es ist ganz wichtig, dass du dich löst von dieser Einschüchterung. Gott gibt dir Weisheit, was du machen sollst, aber wichtig ist, dass du jeden Geist der Einschüchterung einfach wegtust und widerstehst Einschüchterung, sagst, nein, damit hast du nichts zu tun, sondern Amen. Du bekommst Weisheit von oben, Gott gibt dir Weisheit, was zu tun ist. Genau, aber nicht aus dem Geist der Einschüchterung heraus. Göttliche Zweitmeinung. Sag zum Arzt, da muss ich noch eine Zweitmeinung einholen. Man hat ja in unserem Gesundheitssystem das Recht auf Zweitmeinung. Also, du gehst nach oben zur Zweitmeinung. Halleluja. Zum Chefarzt, genau. Professor Dr. Jesus. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben, ihr dürft Platz nehmen. Halleluja. Schreib uns eine E-Mail, wenn du berührt worden bist, auch durch eins der Worte. Wir müssen ein bisschen was umstellen bei der Technik. Ich glaube, ich brauche, genau, nicht ganz so laut, glaube ich, brauche ich, sondern ein bisschen leiser. Ja. Okay, Halleluja. Preist den Herrn, so schön, dass ihr da seid. Halleluja. Preist den Herrn, Gott ist gut. Amen. Oh, Glory. Habt ihr das Wochenende genossen? Auch hier über Livestream. Viele von euch waren sicher auch live da. Halleluja. Wir haben das Wochenende genossen. Die Räume der Herrlichkeit, das übernatürliche Herrlichkeitsleben. Ja, angezapft nochmal in einer neuen Dimension. Und das ist ja auch unser Thema hier in der Glory Live Schule in meinen Stunden. Das übernatürliche Zoe-Leben. Das heißt, du könntest es auch das Herrlichkeitsleben nennen. Denn das ist, was Jesus für uns erkauft hat. Du hast dieses übernatürliche Leben. Es gehört dir, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Jesus hat seine Herrlichkeit verlassen. Er hat seine Herrlichkeit aufgegeben, sodass du ein übernatürliches Herrlichkeits-Zoe-Leben haben kannst. Sag mal zu deinem Nachbarn, es gehört dir. Das übernatürliche Leben gehört dir. Und das übernatürliche Leben, wie schon der Name sagt, ist natürlich anders als das natürliche Leben. Das heißt, es funktioniert anders und es ist anders von seinem Wesen her und es ist vor allen Dingen auch anders von seiner Substanz her. Das übernatürliche Leben hat nämlich übernatürliche Substanz. Wenn es ein übernatürliches Leben in Jesus und in Gott ist, dann ist das Herrlichkeitssubstanz. Sag mal Herrlichkeitssubstanz. Dann bist du hineinversetzt in ein übernatürliches Leben in der Substanz seiner Herrlichkeit. Du bist dazu bestimmt, die Räume der Herrlichkeit anzuzapfen. Amen. Und immer wieder wirst du konfrontiert letztendlich mit diesem Gegensatz zwischen dem natürlichen Leben, das du gewohnt bist, und dem übernatürlichen Leben, das Gott für dich hat. Amen. Deswegen heißt eines der besten Bücher, wie ich finde, von Dr. E.W. Kenyon, das wir auch am Büchertisch haben, heißt Die zwei Arten des Lebens. Amen. Weil er vergleicht es immer wieder, dieses Zoe-Leben auf der einen Seite, das göttliche Leben und das natürliche Leben. Und die beiden Arten zu leben sind einander entgegengesetzt. Amen. Und wir müssen sozusagen, wenn wir ins Reich Gottes hineingeboren werden, müssen wir lernen, dieses Zoe-Leben zu entdecken und zu erkennen und auch zu erkennen, hey, da ist es ja vollkommen anders, ja sogar entgegengesetzt als das Leben nach Art dieser Welt. Und besonders deutlich, finde ich, sieht man das bei dem Thema, wo wir gerade jetzt auch die letzte Stunde schon drin waren und auch am Wochenende habe ich darüber gesprochen, nämlich bei dem Thema Liebe, ja. Agape-Liebe. Die Natur des Zoe-Lebens ist Agape-Liebe. Eben nicht Philia-Liebe, nicht menschliche Liebe, nicht Eros-Liebe, also sexuelle Liebe, sondern die Agape-Liebe Gottes ist übernatürliche, göttliche, himmlische, herrliche Liebe. Amen. Und sie funktioniert nicht nach Art der Welt und sie ist sogar, und das haben wir das letzte Mal schon angeschaut, genau entgegengesetzt nach Art der Welt. Die Bibel sagt, die Liebe versagt nie. Das heißt, sie hat am Ende immer den Sieg. Und doch ist es so, dass die Liebe in ihrem Wesen erstmal genau das Gegenteil scheinbar oft tut, als das, was ein natürlicher Mensch tun würde, um den Sieg zu haben. Ja, die von euch wissen, ein natürlicher Mensch, um den Sieg zu haben, er wird zum Beispiel kämpfen, er wird um sein Recht kämpfen, er wird um sein Land kämpfen, er wird um seine Berufung kämpfen, er wird ums Recht haben kämpfen, er wird um die Macht kämpfen und so weiter. Alle diese Dinge, darum kämpft der natürliche Mensch, um den Sieg zu haben, also um sozusagen die Oberhand zu behalten. Und wir haben das letzte Mal gesehen, die göttliche Liebe macht genau das Gegenteil. Wir haben uns Philipper 2, Vers 5 folgende angeschaut. Ja, er erniedrigte sich selbst. Er hat es nicht festgehalten, Gott gleich zu sein. Ja, er hat es losgelassen. Er hat die Position der Macht sozusagen aufgegeben, die er eigentlich hatte. Er hat sie aufgegeben, um das Größere zu gewinnen, um den ultimativen Sieg zu haben über den Teufel, hat er sozusagen erstmal alles, was ihn stark gemacht hat, nämlich dieses Herrlichkeitsleben im Vater, erstmal aufgegeben. Amen. Ist nicht der Hammer? Das heißt, er hat erstmal verloren sozusagen, um zu gewinnen. Manchmal musst du erstmal scheinbar verlieren, um am Ende zu gewinnen. Manchmal musst du den Weg gehen, der deiner Seele vielleicht zunächst mal schwach vorkommt, indem du zum Beispiel verzichtest auf das Recht haben oder das Recht bekommen auch oder indem du verzichtest auf das Macht ausüben. Amen. Wie von euch wissen, dass am Ende jedes Knie sich beugen muss und jede Zunge bekennt, dass Jesus der Herr ist? Schau, und trotzdem hat Jesus den Weg dahin, ist er vollkommen anders gegangen, als die Jünger sich dachten, dass er ihn gehen würde. Die Jünger dachten ja, wie gehen wir diesen Weg zum ultimativen Sieg? Wie wird der Messias offenbar? Okay, hier in Samaria sind sie gegen ihn gegangen. Also, Feuer vom Himmel, lass sie verzehrt werden. Amen. Oder als sie Jesus verhaftet haben im Garten Gethsemane, was hat Petrus gesagt? Hey, Schwert raus, Ohr ab. Amen. Was hat Jesus gesagt? Hey. Bitte? Ohr ran, das hat er auch gesagt. Das hat er gemacht, ja. Aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, meinst du nicht, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Mit anderen Worten, wir verlassen uns nicht, lieber Petrus, wir verlassen uns nicht auf den Arm des Fleisches, sondern wir vertrauen unserem Vater im Himmel, dass er den perfekten Plan hat und dass das am Ende viel besser ist als dein Plan. Ja, stell dir vor, Petrus hätte ein Gemetzel jetzt da angerichtet unter den Leuten, die Jesus verhaften wollten. Jesus wäre nicht verhaftet worden, der Plan Gottes wäre nicht zustande gekommen. Amen, wir würden heute noch Wotan anbeten hier in Deutschland oder wie auch immer diese ganzen Kerle da heißen, Odin und sonst was. Würden aus den Schädeln unserer Feinde Met trinken oder sonst was. Ja, ja, das wäre so. Amen. Aber preist den Herrn, dass Jesus Petrus zurechtgewiesen hat und gesagt hat, nein, das ist nicht der Weg. Wir vertrauen Gott. Mein Vater hat ja die Power, alle Engel der Welt zu schicken. Wir vertrauen Gott. Und wir gehen den Weg der Liebe. Amen. Der vielleicht manchmal scheinbar schwach aussieht, aber am Ende ganz groß rauskommt. Amen. Am Ende, jedes Knie beugt sich, Philipper 2,11. Jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist. Am Ende kommt die Liebe immer ganz groß raus. Aber zunächst mal sieht es scheinbar anders aus. Du musst sozusagen nach unten gehen, um nach oben zu kommen. Halleluja. Und Jesus ist diesen Weg uns vorgegangen. Jesus ist diesen Weg uns vorangegangen. Weißt du, und er hat dabei, und das ist auch wichtig zu verstehen, wenn du den Weg der Liebe gehst, er hat dabei immer die Vision des Vaters für sein Leben vor Augen gehabt. Das heißt, den Weg der Liebe zu gehen bedeutet nicht, und das ist auch wichtig zu verstehen, bedeutet nicht, die Vision Gottes für dein Leben aufzugeben. Es bedeutet nicht, die Klarheit zu verlieren, wo es lang geht. Aber es bedeutet, dass du diesen Weg gehst im hundertprozentigen Vertrauen auf Gott. Das heißt, ohne Angst und somit auch ohne die Notwendigkeit, dass du zum Arm des Fleisches greifen musst. Weil wir greifen immer nur zum Arm des Fleisches, wenn wir Angst haben. Das ist immer die Sache. Weißt du, du magst vielleicht nicht Angst fühlen, aber unbewusst hast du die Angst. Du hast es gelernt. Wir haben es gelernt, an manchen Punkten Angst zu haben, die wir gar nicht fühlen. Ja, du hast es gelernt, in bestimmten Situationen in einer bestimmten Weise zu reagieren. Ja, wenn der mir so kommt, dann komm ich so. Das habe ich gelernt. So hat schon mein Vater vorgemacht. Und dann gab es Saures und dann haben wir die Sache ausgetragen oder wie auch immer. Ja, und so habe ich es gelernt. Amen. Aber weißt du, das ist eben nicht unbedingt der Weg der Liebe. Amen. Aber wir halten die Vision Gottes fest. Wir gehen den Weg der Demut, wir gehen den Weg der Sanftmut, aber wir halten die Vision Gottes fest. Amen. Wir lassen nicht zu, dass Angst uns übermannt, in keiner Situation. Ja, weil letztendlich, das war's. Warum hat der Vater so gehandelt? Ja, okay, wenn du so kommst. Ja, weil er Angst hat, dass er überpowered werden könnte, übervorteilt werden könnte, was auch immer, worum es immer geht, dass er dumm dastehen könnte, dass er schlecht gemacht dastehen könnte vor den anderen oder sonst irgendetwas. All diese Ängste sind ja im Hintergrund, verstehst du? Immer wenn wir nicht in der Liebe handeln, können wir davon ausgehen, dass verborgen im Hintergrund Angst steht. Auch wenn du sie nicht fühlst, verstehst du? Angst ist nicht unbedingt immer Angst, wenn du Panik fühlst. Ja? Ich glaube sogar, dass wir uns als Christen das weitgehend abtrainieren können, überhaupt Angst zu fühlen. Ja? Müssen wir auch nicht fühlen. Ja? Und trotzdem müssen wir realistisch sein, wir haben sie manchmal noch in unserer Seele sitzen, durch falsche Prägungen. Und sie müssen ersetzt werden, weil die Bibel sagt, vollkommene Liebe treibt manche Ängste aus. Steht es da? Nein, da steht, vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Das heißt, wenn du dich von der Furcht löst, dann machst du Raum für die vollkommene Liebe. Und wenn du in der vollkommenen Liebe gehst, dann gibt es keinen Raum für die Furcht. Das ist ein guter Kreislauf. Amen. Und wenn es keinen Raum für die Furcht gibt, dann gibt es auch keinen Raum für die Niederlage. Weil wovor ich Angst hatte, das kam über mich, sagt die Bibel. Ja, wenn du frei bist von Furcht in deinen Handlungsmotiven, dann wirst du immer siegreich sein. Also Jesus war bis zum letzten Moment frei von Furcht. Deswegen konnte er diesen Weg gehen. Der Weg war nicht einfach. Und ich meine, die meisten von uns bei unserem jetzigen Stand, wo wir in der Seele sind, wären wahrscheinlich schon meilenweit davon gelaufen, ja, wenn wir nur das Kreuz von Ferne sozusagen gesehen hätten. Ja. Aber je freier du bist von Furcht, umso mehr kannst du den Weg des Vaters gehen, auch dann, wenn er für dein Fleisch vielleicht scheinbar hart ist. Weil du im Vertrauen gehst, dass am Ende der gute Plan Gottes durchkommt. Amen. Jesus ist im Vertrauen gegangen. Das heißt, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet. Er hat das Kreuz erduldet, nicht deswegen, weil er nicht einfach so, dass er gesagt hat, okay, jetzt muss ich da halt durch und ich weiß auch nicht, ich verstehe gar nichts mehr, keine Ahnung mehr, worum es jetzt überhaupt noch geht, bin völlig verwirrt, sondern er hatte vor sich eine klare Freude. Amen. Er hatte eine Vision. Und deswegen das Wichtigste ist auch, damit du in der Liebe gehen kannst, ist, dass du die Vision Gottes für dein Leben nicht stehlen lässt. Amen. Also in der Liebe bleiben bedeutet nicht, sich die Vision Gottes fürs Leben rauben zu lassen. Also um Menschen zu gefallen zum Beispiel, wo du sagst, ja, ich gehe jetzt einfach mal da drunter. Ja, aber wenn drunter gehen bedeutet, dass du die Vision Gottes für dein Leben aus den Augen verlierst, dann funktioniert es nicht. Amen. Das müssen wir an so vielen Ebenen müssen wir das durchbuchstabieren immer mal wieder. Das kann in der Familie sein, das kann im Arbeitsplatz sein. Ja, wenn du merkst, hey, wenn ich da jetzt runtergehe auf die Dauer, dann verliere ich die Vision Gottes aus den Augen, dann darfst du nicht da drunter gehen. Aber das heißt deswegen nicht, dass du gewalttätig werden darfst. Das ist eben auch der Punkt. Ja, Petrus hatte eine klare Vision. Das ist der Messias. Der kommt durch. Der kommt auf den Thron. Also, das ist es nicht. Amen. Aber Jesus ist den richtigen Weg vorausgegangen. Er hat die Vision festgehalten und ist trotzdem in Sanftmut durchgegangen. Er hat zu Pilatus gesagt, ja, momentan hast du jetzt mal Macht über mich, okay, kein Problem. Aber ich weiß, mein Vater ist mit mir und er hat das letzte Wort. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Amen. Und das ist Jesus. Und wenn du mit ihm unterwegs bist und wenn du in der Liebe unterwegs bist, dann bist du derjenige, der zuletzt lacht. Sag mal zu deinem Nachbarn, also ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich lache zuletzt. Weil, und da möchte ich heute Abend ein bisschen weitergehen, ich habe ein paar Sachen auch schon am Wochenende gesagt, aber es ist auch hier für die Schule auch wichtig, weil was ist es, was wir als solche Söhne und Töchter gewinnen, die in der Liebe bleiben? Was gewinnen wir? Du gewinnst nämlich sofort, du gewinnst sofort was. Manche Dinge werden nicht sofort sichtbar jetzt im Hinblick auf den ultimativen Sieg, dass alle sagen, ja genau, du hast ja recht und Halleluja, Supervision und so weiter. Ja, das gewinnst du vielleicht nicht sofort. Aber was du sofort gewinnst, ich möchte mal ein paar Sachen sagen, was du sofort gewinnst, wenn du in der Liebe bleibst. Das Erste, was du sofort gewinnst, ist, du gewinnst die Gewissheit, dass Gott mit dir ist. Amen. Weil Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das heißt, da ist die Gewissheit, dass Gott mit dir ist, wenn du in der Liebe bleibst. Und das ist nicht nur die halbe Miete, sondern das ist schon mal wow. Also ich weiß, dass Gott mit mir ist. Ich weiß, dass ich erlöst bin. 1. Johannes 3, Vers 13 sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Zoe-Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Amen. Das heißt, in der Liebe weißt du, immer wenn du die Position der Liebe einnimmst, dann weißt du wieder, hey, ich bin richtig. Amen. Also wenn du, haben es ja gerade den Sonntag auch über das dreifache Herz Gottes, immer wenn du wieder da reingehst, jawohl, ich liebe meinen Nächsten, jawohl, ich liebe die Gemeinde Jesu, ich liebe die Verlorenen, ich liebe das Volk Israel. Also immer wenn du da wieder reingehst, dann weißt du, hey, ich bin richtig. Gott ist mit mir. Und was heißt in der Bibel, wenn Gott für mich ist, was ist dann? Wer kann dann gegen dich sein? Das heißt, du gewinnst diese Sicherheit. Du bist ein Gewinner. Amen. Du bist der ultimative Sieger in der Liebe. Du gewinnst diese Sicherheit. Und damit gewinnst du auch. Und das ist, ich sag mal so, das ist die Zwillingsschwester der Liebe, beziehungsweise, ja, die Freude ist sozusagen in der Liebe. Die Freude wohnt in der Liebe. Da, wo du in der Liebe gehst, gewinnst du die Freude am Herrn, weil Gott ist ja mit dir. Amen. Du bist ja sein geliebter Schnucki, Putzi, Schatzi, Hasi, Mausi und so weiter. Amen. Also kannst du dich freuen im Herrn. Also ich sage immer so, wenn du keinen Grund mehr hast im Sichtbaren und in den Umständen und in dem, was Menschen über dich sagen oder deine eigene Seele vielleicht auch dir zuschreit, wenn du scheinbar keinen Grund mehr hast, dich zu freuen, im Natürlichen, dann gibt's immer den einen ultimativen Grund immer noch. Gott ist mit dir. Amen. Gott ist mit dir. Du hast Jesus. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Zoe-Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Preis den Herrn. Da ist Freude. Also deswegen sagt Jesus auch, und da hast du diesen Zusammenhang auch zwischen Liebe und Freude. Johannes 15, schauen wir mal kurz rein. Da spricht Jesus zuerst über die Liebe. Ja, er sagt, Johannes 15, 9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Das ist auch ein sehr interessanter Vers, da können wir allein ganze Predigt drüber halten. Ja. Jesus hat uns mit der Liebe geliebt, mit der Vater ihn geliebt hat. Und in einer anderen Stelle sagt ja Jesus auch in Johannes 17, 23, sagt er, Vater, du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Also der Vater liebt uns, wie er Jesus liebt. Und hier, der Vater, Jesus liebt uns, so wie der Vater ihn liebt. Das ist also ein einziger Liebeskuddelmuddel. Alles verwoben in der Liebe. Amen. Also, das ist schon mal gewaltig. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Und dann heißt es, bleibt in meiner Liebe. Also, wir müssen gar nicht, weißt du, wenn wir die Liebe Jesu erkannt haben, dann müssen wir nicht ständig immer wieder in die Liebe eigentlich reinhechten, sondern wir müssen eigentlich nur da bleiben. Amen. Manchmal fahren wir dann raus, dann müssen wir wieder zurück, aber eigentlich müssen wir da nur bleiben. Okay, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ja, das ist das eine Gebot, das Doppelgebot der Liebe. Ja, und dann sagt er, Vers 11, und das ist der Punkt, auf den ich raus will. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Halleluja. Mit anderen Worten, er sagt, bleib in der Liebe und du bist in vollkommener Freude. In vollkommener Liebe ist automatisch vollkommene Freude. Amen. Immer wenn du merkst, das ist ein Hindernis für die Freude, dann hängt es vielleicht damit zusammen, dass du irgendwie die Liebe wieder neu aktivieren musst. Und dir wieder neu bewusst werden musst, wo bin ich eigentlich zu Hause? Halleluja, Gott ist mit mir. Amen. Er hat einen wunderbaren Plan für mein Leben. Er liebt mich. Jeder Tag meines Lebens ist bereits in seine Bücher eingeschrieben. Halleluja. Weißt du, da hat er auch deine Fehlentscheidungen schon mit eingetragen. Auch er hat schon die ganzen Umwege, die du gegangen bist, vielleicht in der Vergangenheit, mit eingetragen, um am Ende wieder den perfekten Plan zu machen. Ja? So wie es Navi immer wieder am Ende kommst du doch immer wieder an. Ja? Preist den Herrn, das lässt sie nicht beirren. Das Navi lässt sie nicht beirren. Das ist faszinierend, gell? Du kannst dem Navi, du folgst dem Navi 10-mal hintereinander nicht und trotzdem bleibt es treu und zeigt dir immer wieder den Weg zum Ziel. Amen. Sag nicht irgendwann, oh, jetzt habe ich aber genug, jetzt bist du 10-mal falsch abgebogen, jetzt weigere ich mich, Streik, ich schalte ab. Macht's Navi nicht. Wie viel weniger Gott. Amen. Gott hat alle Tage bereits eingeschrieben in sein Buch und er wird dich diesen Weg führen. Bleib einfach nur in seiner Liebe und dann hast du allen Grund, dich zu freuen. Da ist völlige Freude. Noch eine Stelle zur Freude, genau, 1. Petrus 1, Vers 8, ist auch eine wunderbare Freude, eine wunderbare Stelle, eine Freude auch, ja, wo du den Zusammenhang zwischen Liebe und Freude siehst, ja, 1. Petrus 1, Vers 8, ja, da heißt es, beziehungsweise ich fange mit Vers 7 an, da heißt es, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den, also Jesus, den ihr liebt, obgleich ihr nicht gesehen habt. Ja, das heißt, wir entscheiden uns für die Liebe, obgleich wir nicht gesehen haben. Ja, das ist immer erstmal fürs Fleisch erstmal nicht so normal, jemanden zu lieben, den man nicht sieht. Aber dafür haben wir uns entschieden als Christen. Wir lieben den, den wir nicht sehen. Und dann sagt er, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und dann heißt es, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Halleluja. Ihr Lieben, es ist nicht umsonst, dass wir bei Glory Life ein paar Grundwerte irgendwann mal uns sozusagen von Gott haben schenken lassen, auf denen wir das Herrlichkeitsleben aufbauen. Und der erste Grundwert ist diese Liebe, ist diese Agape-Liebe Gottes. Und der zweite Grundwert kommt gleich danach, nämlich Leben in der Freude. Amen. Zeig mir jemand, der sagt, hey, ich bin ein Glory Lifer, aber ist griesgrämig, freudlos und so weiter, ist nicht wirklich ein Glory Lifer. Also er ist vielleicht im Gottesdienst anwesend, aber Herrlichkeitsleben, Glory Life, Herrlichkeitsleben, bedeutet Freude, die aus der Liebe sprudelt. Amen. Freude, die aus dem Bewusstsein, ich bin zu Hause in der Liebe meines Vaters. Mein Vater steht hinter mir. Hey, selbst wenn mein eigenes Herz mich anklagt, dann ist doch Gott größer als mein Herz. Amen. Es steht in 1. Johannes 3, Vers 18, das ist ein herrlicher Text. Ja. Er sagt hier, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Und dann sagt er als erstes, das ist auch ganz wichtig, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Das kommt gleich als nächstes, weißt du, Liebe bewirkt Freude und Ruhe. Amen. Nämlich diese Ruhe, diese Sicherheit. Ja, Ruhe bedeutet ja Sicherheit. Ja, ich bin sicher in meinem Vater. Mein Vater ist für mich. Er steht hinter mir. Ich bin geborgen in meinem Vater. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob jetzt gerade Gott vielleicht sauer ist auf mich oder irgendwas, sondern ich kann in seiner Liebe zur Ruhe kommen. Amen. Wir bringen unser Herz zur Ruhe in diesem Bewusstsein der Liebe. Amen. Und dann sagt er weiter, dass nämlich, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Das heißt, es kann sein, dass deine Seele Fehler macht, dein Fleisch, ja, Fehler macht. Und trotzdem sagt die Bibel, wenn du einfach nur den Kurs hältst, in der Liebe zu bleiben, dann mag vielleicht dein Herz dich zeitweise anklagen und sagen, ja, aber das hast du verbockt und das hast du falsch gemacht und so weiter. Aber Gott verurteilt dich nicht, sondern du kannst dein Herz vor ihm zur Ruhe bringen. Du kannst in diese Gewissheit einhauen und sagen, und trotzdem, selbst wenn ich jetzt den Fehler meines Lebens gemacht habe, trotzdem bin ich geborgen in Gott. Amen. Und die wenigsten von uns haben wirklich den Fehler ihres Lebens gemacht. Ja. Das sind meistens kleinere Dinge, aber es gibt uns manchmal den Eindruck, oh, jetzt habe ich es jetzt. Amen. Aber weißt du, du bringst dein Herz zur Ruhe in Gott, indem du in seiner Liebe bleibst. Amen. Indem du dir bewusst machst, hey, er liebt mich. Da ist Ruhe, da ist Frieden, da ist Sicherheit und da ist Freude. Amen. Die Freude am Herrn ist nicht umsonst deine Stärke, sagt die Bibel. Also, immer wieder offensiv, okay? Immer wieder Seele, offensiv freuen. Ja, aber ich fühle mich nicht so. Ja, get over it, Seelchen. Und entscheide dich, in der Liebe zu bleiben. Da ist völlige Freude. Halleluja. Weißt du, in der Liebe ist der größte Schutz. Wenn du in der Liebe Gottes bleibst, dann bist du am sichersten Ort der Welt. Manchmal gibt es Leute, die sagen, ja, soll man nicht. Oder wir haben auch schon Leute gehabt, die sagen, ja, alles wird immer schlimmer, wir müssen auswandern, wo gehen wir hin, in welchen Ort fliehen wir und so weiter. Ich sage immer so, weißt du, der sicherste Ort auf der Welt ist im Willen Gottes und in seiner Liebe zu sein. Egal, wo du bist auf der Welt, weißt du, kannst mitten jetzt, als Beispiel, du könntest theoretisch jetzt mitten in Teheran sitzen und völlig geborgen sein, weil du dir der Liebe Gottes bewusst bist. Ich habe mal das Zeugnis gelesen von einer Christin im Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Ich glaube, es war in Dresden, hat sie gelebt. Und ihr kennt ja die Geschichte von Dresden. Die haben ja extreme Bombenangriffe zu Ende des Krieges gehabt. Die ganze Innenstadt wurde vernichtet mit Bombenangriffen im Februar 1945. Und diese Christin, die hat irgendwann mal im Lauf des Krieges, hat sie das irgendwie mit Gott ausgemacht und sich gesagt, okay, Herr, ich liebe dich, du liebst mich. Also in dir ist vollkommener Schutz. Und ich vertraue dir mein Leben an. Ich bin in dir vollkommen geborgen. Was hat diese Frau gemacht? Und die Leute um sie herum, die haben gedacht, die spinnt. Den ganzen Krieg durch ist sie, wann immer Bombenangriffe waren, einfach in ihrem Bett liegen geblieben und hat geschlafen. Die ist nie in irgendeinen Bunker gelaufen. Die ist nie irgendwo, hat sich nie irgendwo in Sicherheit gebracht, sondern die hat einfach durchgeschlafen. Einfach in diesem Bewusstsein, weißt du, so tief kann das gehen. Weißt du, wir reden hier von einer übernatürlichen Substanz. Wir reden hier eben nicht von was du dir einfach nur so einreden kannst, sondern es ist eine übernatürliche Substanz, die sich freisetzt aus der Liebe Gottes. Dieser Frau ist nie irgendwas passiert. Die hat den Krieg wunderbar überlebt und sie hat vor allen Dingen viel besser geschlafen als alle anderen Leute. Ja, es ist so. Stell dir mal das vor, ne? Um dich herum fliegen die Bomben und du schläfst. Das ist schon ähnlich wie Jesus im Boot auf dem See, wo der Sturm tobt und er schläft. Ja? Aber wir sind ja wie Jesus ist in dieser Welt. Also ich glaube, wir dürfen ruhig noch mehr solche Zeugnisse hören. Ich meine nicht, dass wir jetzt Bombenangriffe wollen hier in Deutschland, aber ich meine einfach vergleichbare Dinge. Weißt du, wo du wirklich mitten im Sturm in völliger Ruhe bist, weil du weißt, hey, in all dem, ich kann dir es nicht erklären, warum. Die Umstände sagen was anderes. Die Ärzte sagen vielleicht was anderes. Der andere Banker oder was auch immer oder dein Chef sagt was anderes. Ich kann es dir nicht erklären, aber ich habe einfach einen übernatürlichen Frieden und eine übernatürliche Ruhe, weil ich weiß, ich bin in Gott geborgen. Ich weiß, Gott ist für mich, Gott ist in mir. Ich bin in Gott, ich bin geborgen in ihm. Ich bleibe einfach in seiner Liebe und mir kann am Ende nichts passieren. Und er wird mit mir den Weg der Herrlichkeit gehen. Er wird mich Herrlichkeitswege führen, wenn nötig wird er dir auch sagen, wenn ein Bombenangriff ist, okay, jetzt könntest du vielleicht mal so langsam, könntest mal irgendwo vielleicht da doch mal hingehen oder so. Ja, würde dich ja führen. Also Gott kann ja immer noch zu dir sprechen, kann sagen, ja, also jetzt vielleicht die nächsten 2 Tage gehst du mal lieber in dein Ferienhaus oder keine Ahnung. Verstehst du? Gott liebt dich. Irene, gleich nach Südfrankreich, preist den Herrn, okay. Amen. Also, sag mal, ich bin geborgen in der Liebe Gottes. Was gewinnen Liebende? Sofort. Sie gewinnen Sicherheit. Sie gewinnen Schutz. Sie gewinnen Freude. Und noch etwas, das steht hier auch in 1. Johannes 3, Vers 18. Sie gewinnen nämlich Freimütigkeit. Das heißt hier, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Wenn du in der Liebe bist, dann hältst du automatisch die Gebote Gottes, weil die Bibel sagt, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Amen. Das heißt, wenn du in der Liebe bleibst, dann hast du Freimütigkeit zu Gott, das, was auch immer du aufs Herz bekommst, zu bitten, und du hast die Gewissheit, dass du das, was du erbeten hast, bekommst. Du kannst, Jesus hat es so wirklich unmissverständlich gesagt, er hat gesagt, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Das ist der Hammer. Das gilt natürlich, wenn er sagt, in meinem Namen, bedeutet es in seinem Wesen, das heißt in seiner Liebe. Also wann immer wir in der Liebe bleiben, haben wir tatsächlich diese Freimütigkeit. Du kannst Gott bitten. Also bitte doch einfach mal Gott. Sag ihm doch einfach mal, ja, das will ich sehen und das will ich sehen und das will ich sehen. Manchmal musst du ihm eine Liste vorlegen. Und das aber mit dieser Freimütigkeit, jawohl, wenn ich das jetzt bitte, aus der Liebe und in der Liebe, in dieser Einheit mit Gott, dann wird's mir werden. Es wird kommen, es wird auf mich zukommen. Was immer ihr bittet, das wird euch werden. Wir haben Freimütigkeit. Was das bedeutet? Freimütigkeit. Freimütigkeit bedeutet, wenn ich bitte, wow, ja, ha, ha, ha, ha, das gehört mir, da stelle ich meinen Fuß drauf, da stelle ich meinen Fuß drauf, das gehört mir und das wird sichtbar und das wird sichtbar. Das ist Freimütigkeit. Das Gegenteil von Freimütigkeit ist Ängstlichkeit. Oh Herr, wenn es dein Wille ist und vielleicht, ja, sag mir ruhig, wenn ich noch besser werden muss und dann kannst du ja vielleicht was tun für mich und hoffentlich und ich weiß ja nicht irgendwann und vielleicht bist du auch gerade zu beschäftigt oder was auch immer. Das ist nicht Freimütigkeit. Amen. Sondern Freimütigkeit ist okay. Herr, Vater, du liebst mich, ich lieb dich. Hier bin ich, dein Kind, und hier ist meine Liste. Das darfst du. Ja? Ich sage nicht, dass unser ganzes Gebetsleben nur aus Listen bestehen soll. Aber es gibt einen Punkt dafür. Sagst du, ich habe Gott schon manchmal Listen einfach gesagt, das und das. Und ich habe es wie im Geist festgelegt, gesagt, genau, und das wird, und das wird, und das wird. Und ich wusste, das wird. Und manchmal dauert es eine Weile, bis sichtbar wird. Aber du weißt, dass du es empfangen hast. Weil 1. Johannes 5, 14 sagt, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir auch, dass wir das Erbetene empfangen haben, das wir von ihm erbeten haben. Amen. Also sag mal, ich habe Freimütigkeit. Wer in der Liebe bleibt, gewinnt Freimütigkeit, Gott zu bitten. Ja, du bist schon bekannt im Himmel als Günstling. Ja, okay, da muss ich Gunst drauf geben. Weil der bleibt immer in der Liebe, der ist immer in der Liebe. Und wie gesagt, Liebe ist nicht irgend so ein süßliches Ding, wo du sagst, okay, ihr könnt alle machen mit mir, was ihr wollt und so weiter und so fort. Und ich weiß am Ende selber nicht mehr, wer ich bin. Sondern Liebe bedeutet wirklich in Sanftmütigkeit und Klarheit, meinen Weg zu gehen und voranzugehen. Und zu sagen, jawohl, jeder Ort, auf den meine Füße treten, Gott hat ihn mir gegeben. Zeltpflöcke weit. Amen. Freimütigkeit in der Liebe bedeutet, ich stecke meine Zeltpflöcke weit. Ich gebe mich ja nicht mit Klein-Klein-Denken zufrieden. Ich sage auch nicht, okay, wenn ich jetzt noch das erreicht habe und das noch sehen darf oder das noch sich erfüllt, ja, dann reicht's mir. Sondern immer wenn das Nächste wieder eingenommen ist, dann sagt Gott, so, steck deine Zeltpflöcke noch mal ein Stück weiter. Amen. Das ist Leben in der Liebe mit Gott. Wir haben Freimütigkeit. Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, sagt er, weil wir seine Gebote halten. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Du könntest es sozusagen unterm Strich so zusammenfassen, was du gewinnst, wenn du in der Liebe bleibst. Du gewinnst schlichtweg dieselbe Position beim Vater, die Jesus beim Vater hat. Wie von euch glauben, dass der Vater die Gebete von Jesus erhört? Amen. Wie von euch glauben, dass der Vater Jesus alle seine Möglichkeiten, Fähigkeiten und alles, was er besitzt, anvertraut hat, also gegeben hat? Amen. Okay, Halleluja. Und du nimmst diesen Platz ein. in ihm, in seinem Wesen, in seiner Liebe, nimmst du diesen Platz ein. 1. Johannes 4,17. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Halleluja. Das ist dein Platz. Das heißt, Johannes 14,12. Wer an mich glaubt, der wird auch die Dinge tun, die ich getan habe und noch größer darüber hinaus. Das heißt, wenn du in der Liebe bleibst, eröffnen sich dir in deinem Leben die Möglichkeiten Gottes. Und die sind nicht klein, oder? Würdest du mir zustimmen, sind nicht klein. Amen, sind nicht klein. Gott hat die ganze Welt geschaffen. Wusstest du, dass du, das habe ich am Wochenende gepredigt schon, aber es ist trotzdem, gehört hier rein. Wusstest du, dass in der Liebe schöpferische Kraft ist? Gott hat die ganze Welt geschaffen aus der Liebe. Alles wurde aus Liebe geschaffen. Halleluja. Er hat den Menschen geschaffen aus Liebe. Du bist kein Zufallsprodukt. Ganz egal, selbst wenn du ein Unfall warst deiner Eltern, bist du trotzdem kein Unfall bei Gott. Amen. Sondern du bist sein gewolltes Liebesprodukt. Amen. Du bist geschaffen aus Liebe. Weil manche sagen, ja, aber meine Eltern, die haben sich gar nicht geliebt. Mein Vater hat meine Mutter vergewaltigt oder was auch immer. Das kann ja alles sein. Ne? Aber ich sag dir, du bist trotzdem geschaffen aus Liebe, weil Gott hat dich geschaffen. Der Plan Gottes ist, dass Kinder in Liebe gezeugt werden. Das ist auch kein Zufall, dass das der Plan Gottes ist. Er hätte ja auch sagen können, okay, wie auch immer, gibt jeder seins in Reagenzglas und dann tun wir es zusammen vermischen und so weiter. Hätte man das sagen können, ja. Aber nein, der Plan war, dass Menschen in Liebe zwischen zwei Menschen gezeugt werden, weil Gott aus Liebe schafft. Weil Gottes Liebe die schöpferische Kraft ist. Wusstest du auch, dass jeder andere Geist, jede andere Kraft hier in dieser Welt nichts wirklich schaffen kann? Nichts. Der Teufel kann nur kopieren. Du kannst kopieren. Auch Menschen, die nicht in der Liebe sind, die können zwar irgendwelche Sachen zapfen aus dem Raum des Geistes, von den Möglichkeiten, die Gott in diese Schöpfung und damit auch in die menschliche Leben reingelegt hat. Sie können da was zapfen, aber letztendlich ist es immer nur ein Abklatsch von dem Ursprünglichen. Aber in der Liebe ist schöpferische Kraft. Amen. Deswegen gibt es auch zum Beispiel in keinem anderen Geist letztendlich wirkliche schöpferische Wunder. Esoteriker, ich habe noch nie gehört, dass bei Esoterikern neuer Finger gewachsen ist als Beispiel oder ein neues Organ einfach erschienen ist im Körper von Menschen. Ja, die ich meine, wir waren ja schon auf einigen Esoterikmessen, ja, mit unserem Stand, und da haben sie Maschinen, mit denen sie Energie in die Leute reinleiten und so weiter und hier und da und die Leute sagen, oh, jetzt fühle ich mich erfrischt, oder von mir aus auch, ja, jetzt ist der Schmerz weniger geworden oder diese Blockade hat sich gelöst oder all diese Dinge, das ist ja alles schön und gut. Aber weißt du, spätestens wenn es an schöpferische Kraft geht, sind sie draußen. Amen. Metall in Knochensubstanz verwandeln, sind sie draußen. Bandscheiben, die nicht mehr da waren, wieder in Existenz zu bringen, sind sie draußen. Neue Wirbel zu schaffen, sind sie draußen. Neues Herz, sind sie draußen. Amen. Weil nur Liebe hat schöpferische Kraft. Und du bist in dieser Position der schöpferischen Kraft mit Gott. Du bist in dieser Liebeskraft mit Gott. Du rufst mit Jesus in der Liebe das Nichtseiende ins Dasein. Amen. Das ist unser Auftrag. Sag mal, ich rufe das, was nicht ist, ins Dasein. Halleluja. Mit anderen Worten, Liebe wirkt Wunder. Amen. Liebe ist die stärkste wunderwirkende Kraft, die es in diesem Universum überhaupt gibt. Liebe ist die Kraft, die sogar den Tod besiegt hat. Auch das wirst du in der Esoterik nicht finden. Übrigens auch in keiner anderen Religion. Ich habe noch nie gehört, dass ein Buddhist wieder jemand anders aus den Toten auferweckt hat. Schon gar nicht ein Moslem. Ja. Mohammed selber war ja gar kein Wundertäter. Sowieso nicht, von vornherein nicht. Der Koran sagt es selber. Sagt, ja, Jesus war ein Wundertäter, Mose war ein Wundertäter, aber nicht Mohammed. Ja. Interessant, ne? Da folge ich lieber Jesus nach. Amen. Halleluja. Ja, weil nur Liebe hat schöpferische Kraft. Nur Liebe hat wunderwirkende Kraft. Andere können vielleicht irgendwelche Weisheiten haben, irgendwelche Wahrheiten haben, auch gewisse Kräfte anzapfen, auch religiöse Kräfte freisetzen, aber nur Liebe hat wirklich wunderwirkende Kraft. Und du hast diese wunderwirkende Kraft in dir. Halleluja. Preist den Herrn. Also lasst uns diese wunderwirkende Kraft einsetzen. Das Zoe-Leben Gottes ist das Liebesleben und damit ist es das Wunderleben, das übernatürliche Wunderleben. Halleluja. Lasst uns mal aufstehen zusammen. Lasst uns einfach jetzt am Schluss dieser ersten Stunde, lasst uns wirklich die Wunderkraft Gottes freisetzen durch uns, auch über Livestream wollen wir das freisetzen heute Abend. Wir wollen es aktivieren. Wir hatten am Wochenende auch schon eine Aktivierung, aber ich glaube auch hier in der Schule wollen wir wirklich ganz gezielt auch nochmal diese wunderwirkende Kraft der Liebe aktivieren durch jeden einzelnen Glory Life Schüler, weil es wirkt durch dich. Okay? Das heißt, wir wollen, weil ich bin mir relativ sicher, dass es doch noch den einen oder anderen gibt, auch hier in der Glory Life Schule, der ein Wunder oder einen Wunderweg in seinem Leben braucht. Und auch über Livestream schaust du zu und du brauchst vielleicht ein Wunder, sei das jetzt ein Heilungswunder, sei das ein Wunder im Beruflichen, sei das ein Wunder im Beziehungsmäßigen, sei das ein Wunder in deiner eigenen Seele, sei das ein Wunder in Bezug auf deine Umstände, wo auch immer das ein Wunder, wo du auch immer du ein Wunder brauchen magst. Ja, gerade jetzt wollen wir aus der Liebe heraus Gottes schöpferische Kraft für Wunder freisetzen. Halleluja. Er spricht und es steht da. Hiob 22, 28 sagt das Entsprechende. Proklamierst du oder dekretierst du eine Sache, so wird sie zustande kommen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Halleluja. Wer ist hier heute Abend und du sagst, jawohl, ich brauche gerade jetzt da, so wo ich bin, ein Wunder von Gott, wirklich ein Wunder von Gott, dann streck einfach deine Hand aus. Halleluja. Okay, so und jetzt einfach ihr anderen, geht einfach auf jemanden zu, der seine Hand ausgestreckt hat. Geht einfach auf jemanden zu. Und ihr, wenn ihr über Livestream zuschaut, wir nehmen euch jetzt gleich mit rein. Wir wollen diese Wunderkraft Gottes freisetzen, diese schöpferische Kraft. Wir wollen Dinge in Existenz sprechen, die vorher nicht da waren. Geht einfach auf jemanden zu, der seine Hand gehoben hat. Okay, Halleluja. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Okay, da ist noch, Hans-Peter braucht noch jemand, da hinten noch, da hinten sind noch zwei, die noch jemand brauchen, okay. Wer braucht jetzt noch jemand? Hat jeder jemand? Okay, ich sehe keine Hand mehr, okay, gut. Wenn du über Livestream zuschaust, wir sprechen jetzt, wenn ihr zu zweit seid, macht das Gleiche, macht einfach das Gleiche mit, was wir jetzt hier machen. Wenn du alleine bist, dann empfang einfach dieses Wort der Wunderwirksamkeit jetzt für dich einfach von hier aus, okay? Frag ganz kurz die Person jetzt, wo brauchst du ein Wunder? Wo brauchst du vielleicht ein schöpferisches Wunder? Wo brauchst du ein Durchbruchswunder in deinem Leben? Wo brauchst du einen Durchbruch? Wo darf ich hineinsprechen, dass das, was nicht ist, ins Dasein kommt? Einfach kurze Antwort, wenn du es magst. Wenn du einfach sagst, ja, ich möchte einfach nur, dass du allgemein betest, ist auch okay. Aber wenn das für dich okay ist, dann einfach sag einfach ganz kurz, wo darf der andere hineinsprechen, dass du ein Wunder jetzt empfängst? Ja, nimm das, was dir jetzt als erstes kommt. Vielleicht sagst du, ja, ich brauche 5 Wunder. Dann fang mit dem ersten an, was kommt, okay? Fang einfach mit dem ersten an, was kommt, okay? Und dann sagst du einfach, wo du ein Wunder brauchst. Jetzt noch nicht beten, noch nichts machen. Einfach nur fragen, okay? Und dann, wenn du weißt, was du brauchst, oder was der andere braucht, besser gesagt, so rum. Wenn du weißt, was der andere braucht. So, dann lasst uns jetzt, wir haben das am Wochenende schon mal praktiziert, aber lasst uns das jetzt auch nochmal praktizieren, auch hier in der Schule. Verbinde dich, wenn du jetzt für die andere Person ein Wunder freisetzt, bevor du betest, lass uns einfach gerade jetzt wirklich mit der Liebe des Vaters verbinden für diese Person, ganz speziell. Schließ mal deine Augen und sag, Vater, in dem Namen Jesus, verbinde ich mich jetzt mit deiner Liebe für diese Person, für die ich bete. Oh, ja, ja, ja, ja. Lass dir seine Sicht geben. Und jetzt, in dem Namen Jesu Christi setzen wir die wunderwirkende Kraft frei hier in diesem Raum. Jetzt darfst du beginnen, einfach bete zuerst in Sprachen und dann setz einfach, ruf das in Existenz, was in Existenz kommen soll. Setz die wunderwirkende Kraft Gottes frei im Leben dessen, für den du betest. In dem Namen Jesu Christi, wir setzen es frei, auch für jeden, der jetzt über Livestream zuschaut. In Jesu Christi Namen, Herr, deinen Wunderweg für diese Person, deinen Wunderweg für diesen Körper, Herr. Dein schöpferisches Wunder. Wir rufen in Existenz in dem Namen von Jesus neue Körpersubstanzen, neue Organe, neue Knochen, neue Gelenke in dem Namen Jesu Christi. Wir rufen in Existenz jetzt eine freie Seele, eine angstfreie Seele in dem Namen Jesu Christi. Wir befehlen jedem Trauma, diese Seelen zu verlassen. Wir befehlen jeder Angst, diese Seelen zu verlassen. In dem Namen Jesu Christi, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In dem Namen Jesus, wir nehmen Autorität über jeden Umstand, der sich erhoben hat. Wir nehmen Autorität über jeden Berg, der jetzt Söhnen und Töchtern vor Augen steht. Wir sagen, Berg, verpflanze dich ins Meer. Umstand, löse dich auf. Blockade. Wir brechen deine Macht jetzt in dem Namen Jesu Christi. Wir kicken diese Tür auf, die nicht aufgehen wollte, jetzt in dem Namen Jesu. Wir sagen, Türen, öffnet euch für die Söhne und Töchter Gottes. Öffnet euch berufliche Türen, finanzielle Türen, beziehungsmäßige Türen. Öffnet euch in dem Namen Jesu Christi jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gesundheitliche Türen, öffnet euch. Wir sagen, frei und los jetzt in dem Namen Jesus. Jedes Joch, wir brechen es in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Jetzt sei frei und los davon, in Jesu Namen. Gib den Befehl, sprich das kreative Wort. Ja, du sprichst anstatt seiner. Du bist in seiner Position. Du bist in der Position von Jesus selber. Du bist in der Position von Christus selber jetzt. Und aus dieser Position heraus betest du, beziehungsweise sprichst du, proklamierst du, dekretierst du in Jesu Christi Namen. Jetzt, jetzt. Danke, Vater, für diese Substanz der Liebe, die fließt. Halleluja. Und wo die Liebe fließt, ist die Freude nicht weit. Und so danken wir dir, Herr, und freuen uns, Vater, über das, was jetzt in diesen Söhnen und Töchtern passiert, beziehungsweise schon passiert ist, in Jesu Namen. Yes. Jetzt, wenn es irgendwas ist, was Körperliches, was du sofort testen kannst, dann test es jetzt. Wenn es nichts Körperliches ist, was du vielleicht testen kannst, dann dank ihm einfach, sag ich, stell mich auf mein Wunder, sag der Teufel ist unter meinen Füßen, stampf einfach mal drauf, sag er ist unter meinen Füßen, Halleluja, alles was er verschlossen gehalten hat, ist jetzt offen, in dem Namen Jesu Christi, mein Körper kommt jetzt in den ursprünglichen Zustand, wie er gemäß der Schöpfungsordnung sein soll, in Jesu Christi Namen, wow, wow, ich kann es spüren, da ist wirklich Wunderkraft aktiv hier, überall, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Okay. Wer von euch kann sagen, jawohl, ich habe ein Wunder empfangen? Dann wink einfach mal mit der Hand. Halleluja. Hier. Wink einfach mal mit der Hand. Schaut mal her, wenn ihr jetzt getestet habt, einfach, oder wenn ihr einfach es im Glauben empfangen habt, wenn ihr wisst, jawohl, ich habe ein Wunder empfangen, dann wink einfach mal mit der Hand. Lass es mal sehen. Ja, okay, hier, da hinten. Halleluja, da, überall. Danke, jetzt geben wir mal Jesus die Ehre für das, was er getan hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du sagst Danke und du hast es empfangen. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Gibt es jemand, der gerade speziell was Körperliches empfangen hat? Dann sag, ja, was hast du empfangen? Erzähl mal kurz, was hast du empfangen? Wollen wir das Mikro? Ja? Beim letzten HNO-Termin, also beim letzten Termin beim HNO-Arzt, ja? Meinte die Ärztin, es sieht aus, als wenn ich einen stillen Reflux hätte. Einen stillen Reflux im das, Ohr, gibt es sowas? Nein, im Magen, das ist der Magenverschluss. Ach so, der okay, das ist auch beim Hals, genau, Nasen, genau, Ohrnacht. Okay. Genau. Aber die Symptomatik ist nicht so auffällig, dass ich da drauf gekommen wäre. Yeah. Sie hat es gesehen am Hand des Schleims, dass da viel Schleim hinten im Rachen ist, yeah, und an anderen Symptomen halt. Yeah. Und um es richtig festzustellen, hätte ich eine Magenspiegelung machen sollen, okay, worauf ich aber keine Lust habe. Yeah. Genau. Und jetzt, als die Astrid gebetet hat, yeah, habe ich einen Eindruck gehabt, wie wenn da jemand so einen Druck, wie wenn jemand was zumacht. Aha. Ja, das war wie so ein Zusammenziehen. Wow, ja, da wo, ja, der Klappe ist, ja, praktisch, genau, zwischen Magen, genau, und Speiseröhre. Ja, genau, wow, genau, preis, genau, den Herrn, Amen. Dann glauben wir jetzt kein Reflux mehr. In Jesu Namen. Jesu Namen. Wir hatten erst vor 4 Wochen oder so ein Zeugnis von einer Frau, die 6 Jahre lang unter Reflux, wirklich richtige Refluxkrankheit gelitten hat und Gott hat sie geheilt. Preis den Herrn. Halleluja. Hat noch jemand was er körperlich gerade erlebt hat? Möchte noch jemand da was erzählen? Okay, preis den Herrn. Schreib uns einfach deinen Wunderbericht, auch wenn du über Livestream zuschaust. Glory Life Schüler, schreibt uns einfach eure Wunderberichte, was passiert ist, welches Wunder ihr empfangen habt, weil viele Dinge sind ja auch nicht körperlich und die kannst du erst später testen, aber schreib uns einfach deinen Bericht. Preis den Herrn. Halleluja. Sag mal zum Schluss zu deinem Nachbarn, du bist zu Hause im übernatürlichen Zoe Liebesleben. Du nimmst die Position von Jesus ein. So wie er ist, so bist du in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja, ihr Lieben. Habt die beste Pause. Wir machen weiter um 10 nach 9. Wieder hier, pünktlich 10 nach 9 geht's weiter mit der zweiten Stunde. Das wird auch nochmal gewaltig. Weißt du, Herr, ich freue mich schon drauf. Also seid wieder zurück, auch hier über Livestream. 10 nach 9 geht's weiter. Amen.